Erster am 21. Tag des 7. Monats sprach der Herr durch den Propheten Haggai, zweiter spricht zu Serubabel, dem Sohn Sealtils und Statthalter von Juda, und zu Josua, dem Sohn Josadaks und Hohenpriester, sowie zum restlichen Volk. Dritter, wer von euch hat diesen Tempel in seiner früheren Pracht gesehen? Wie seht ihr ihn jetzt? Erscheint er euch nicht wie nichts im Vergleich dazu? Vierter, aber jetzt sei mutig, Serubabel, sagt der Herr. Sei mutig, Josua, Sohn Josadaks, Hohepriester. Seid mutig, alle Bewohner des Landes, sagt der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, sagt der Herr Scharen. Fünfter, ich habe einen Bund mit euch geschlossen, als ihr aus Ägypten kamt, und mein Geist ist unter euch. Habt keine Angst. Sechster, denn so spricht der Herr Scharen, es dauert nur noch eine kurze Zeit, dann werde ich Himmel und Erde, das Meer und das Land erschüttern. Siebter, ich werde alle Völker bewegen, so dass ihre Schätze hierher gebracht werden, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, sagt der Herr Scharen. Achter, das Silber gehört mir und das Gold gehört mir, sagt der Herr Scharen. Neunter, die spätere Herrlichkeit dieses Tempels wird größer sein als die frühere, sagt der Herr Scharen, und ich werde Frieden an diesem Ort geben, sagt der Herr Scharen. Zehnter, am 24. Tag des 9. Monats im 2. Jahr des Königs Darius sprach der Herr erneut durch den Propheten Haggai, 11. So spricht der Herr Scharen, frage die Priester nach folgendem Gesetz, 12. Wenn jemand heiliges Fleisch in seinem Gewand trägt und damit Brot, gekochtes, Wein, Öl oder etwas Essbares berührt, wird es dann heilig? Die Priester antworteten, nein. 13. Haggai fragte weiter, wenn jemand, der durch eine Leiche unrein geworden ist, eines dieser Dinge berührt, wird es dann unrein? Die Priester antworteten, ja. 14. Da sagte Haggai, so ist es mit diesem Volk und dieser Nation in meinen Augen, sagt der Herr. Und so ist es mit allem, was sie tun, alles, was sie mir dort als Opfer bringen, ist unrein. 15. Denkt jetzt darüber nach, was seit heute und in der Vergangenheit geschah, bevor man einen Stein auf den anderen im Tempel des Herrn legte. 16. Wie war es damals? Wenn jemand zu einem Getreidehaufen kam, der 20 Scheffel haben sollte, gab es nur 10. Wenn jemand zur Presse kam, um 50 Maß zu schöpfen, gab es nur 20. 17. Ich habe euch mit Pflanzenkrankheiten, Vergilbung und Hagel für all eure Arbeit bestraft, aber ihr habt euch nicht zu mir gewandt, sagt der Herr. 18. Denkt jetzt über die Zeit nach, die mit dem heutigen Tag beginnt, dem Tag, an dem der Grundstein für den Tempel des Herrn gelegt wurde. 19. Ist noch Saatgut im Speicher? Tragen der Weinstock, der Feigenbaum, der Granatapfelbaum und der Ölbaum noch keine Früchte? Von diesem Tag an werde ich euch segnen. 20. Am 24. Tag desselben Monats sprach der Herr ein zweites Mal zu Haggai, 21. Sprich zu Serubabel, dem Statthalter von Juda, ich werde Himmel und Erde erschüttern. 22. Ich werde die Thron der Könige umstürzen und die Macht der heidnischen Reiche zerstören. Ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umwerfen, so dass Pferde und Reiter zu Boden fallen, und jeder wird vom Schwert des anderen getroffen. 23. An jenem Tag, sagt der Herr Scharen, werde ich dich, Serubabel, Sohn Sealtils, meinen Diener, nehmen und dich wie einen Siegelring machen, denn ich habe dich erwählt, sagt der Herr Scharen.